Regenzeit. Geh ich nach dem ewigen Regen durch den Wald bei früher Zeit, ei, wie macht auf allen Wegen sich das Volk der Pilze breit. Zwischen Dorn und Hagebutte, truppweiß an des Pfades Rand, stehen sie hier in weißer Kutte, dort im braunen Mönchsgewand. Andere blähen gleich Kardinälen sich im flachen Scharlachhut, ach, und vollends nicht zu zählen ist die schwarz gefleckte Brut. Dicht geschart und immer dichter, durchs Revier von Ort zu Ort, wälzt das schwammige Gelichter seine Propaganda fort. Klimmt mit unheimlicher Schnelle Hügel an aus jeder Schlucht, haucht von jeder sumpfgen Stelle seinem Brodem in die Luft. Frischen Sonnenatem sende, güt'ger Himmel, send ihn bald, sonst verdumpft uns noch am Ende dies Gezücht den ganzen Wald. Emanuel Geibel.